Telekom Fernsprecher Olauer Straße 43 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein grüner Flyer mit der Aufschrift Guten Tag. Falls Sie Ihr Auto jetzt oder später verkaufen möchten, dann rufen Sie mich bitte an. Darunter eine Mobiltelefonnummer und dann geht es weiter mit dem Text. Sofort Bargeld und sofort Abmeldung. Ich zahle 100 Euro mehr als andere Anbieter. Auch Motorschäden und Unfallwagen ohne TÜV, Katalysator, hohe Kilometer, danke. Und links steht dann noch 24 Stunden erreichbar, auch per SMS. Da ist ein BMW abgebildet und darunter steht, gekauft wie gesehen. Und darunter wiederum ist, glaube ich, eine Art Mercedes-Bus abgebildet. Ganz unten dann die Aufschrift, bitte diese Karte nicht wegwerfen, Ausrufezeichen, schonen Sie Ihre Umwelt. Ansonsten hier außer einer ehemaligen Brötchentüte und dem roten Strohhalm, der jetzt in den Rinnstein aufgerückt ist, hier in der Olauer Straße 43, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.